Übersetzung Klaus Stemmler, Regie Dieter Hasselblatt. Das war eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Nord- und Süddeutschen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin aus dem Jahr 1976.